Was werden Sie tun?« fragte Sam Wysack. »Herrgott, ich weiß es nicht«, sagte Johnny. »Wie viele, sagten Sie, sind da unten?« »Etwa 8. Einer von ihnen ist von AP im nördlichen New England. Es sind auch Leute von 2 Fernsehsendern mit Kameras und Scheinwerfern da. Der Direktor des Krankenhauses ist ganz schön wütend auf Sie, Johnny. Er ist der Meinung, Sie hätten sich schlecht benommen.« »Alles nur, weil das Haus einer Frau niedergebrannt wäre?« fragte Johnny. »Ich muss sagen, es scheint ja wenig Aufregendes passiert zu sein.« »Oh doch, eigentlich schon. Ford hat sein Veto gegen 2 Gesetzesvorlagen eingelegt. Die PLO hat ein Restaurant in Tel Aviv in die Luft gesprengt und auf dem Flugplatz hat ein Polizeihund 400 Pfund Marihuana aufgespürt.« »Und was machen Sie dann hier?« fragte Johnny. »Als Sam Wysack mit der Nachricht hereingekommen war, dass sich unten in der Halle Reporter versammelten, hatte er deprimiert überlegt, was seine Mutter daraus machen könnte. Sie war bei seinem Vater in Pownell und bereitete sich auf ihre Pilgerreise nach Kalifornien vor, die nächste Woche beginnen sollte. Weder Johnny noch sein Vater hielten diese Fahrt für eine gute Idee, und die Nachricht, dass ihr Sohn übersinnliche Fähigkeiten entwickelt hatte, könnte sie veranlassen, sie abzusagen. Aber in diesem Falle befürchtete Johnny, dass das Heilmittel das größere Übel sein könnte. Es könnte sie endgültig ausrasten lassen. Andererseits, dieser Gedanke erblühte plötzlich mit der Wucht einer Inspiration in seinem Kopf, könnte er sie davon überzeugen, wieder ihre Medizin einzunehmen. »Sie sind hier, weil das Vorgefallene eine Sensationsnachricht ist«, sagte Sam. »Alle notwendigen Zutaten sind vorhanden.« »Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe nur, Sie haben Eileen McGone nur gesagt, dass in Ihrem Haus Feuer ausgebrochen war, und das stimmte«, sagte Sam leise. »Kommen Sie, Johnny. Sie müssen gewusst haben, dass so etwas früher oder später geschehen würde.« »Ich bin kein Publicity-Jäger«, sagte Johnny grimmig. »Nein, das wollte ich damit auch nicht gesagt haben. Ein Erdbeben ist auch kein Publicity-Jäger, trotzdem berichten die Journalisten darüber. Die Leute wollen etwas darüber erfahren.« »Und wenn ich mich weigere, mit Ihnen zu sprechen?« »Ah, das wäre keine gute Vorgehensweise«, antwortete Sam. »Sie würden weggehen und verrückte Gerüchte abdrucken. Und wenn Sie das Krankenhaus verlassen, würden Sie über Sie herfallen. Sie würden Ihnen Mikrofone vors Gesicht halten, als wären Sie ein Senator oder Gangsterboss, ja?« Johnny dachte darüber nach. »Ist Bright dort unten?« »Ja.« »Und wenn ich ihn nun bitten würde, heraufzukommen, er kann die Story haben und sie an die anderen weitergeben?« »Das könnten Sie natürlich tun, aber es würde alle anderen außerordentlich unglücklich machen, und ein unglücklicher Reporter wird Ihr Feind werden. Nixon hat Sie unglücklich gemacht, und dafür haben Sie ihn in Stücke gerissen.« »Ich bin nicht Nixon«, sagte Johnny. Wysack nickte strahlend. »Gott sei Dank«, sagte er. »Was schlagen Sie vor?«, fragte Johnny. Die Reporter standen auf und drängten nach vorn, als Johnny durch die Pendeltüren ins westliche Foyer kam. Er trug ein weißes Hemd mit offenem Kragen, dazu Blue Jeans, die ihm zu groß waren. Sein Gesicht war blass, aber gefasst. Die Narben der Bänderoperationen am Hals waren deutlich zu sehen. Blitzlichter flammten ihm warmes Feuer entgegen, und er zuckte zusammen. Fragen wurden gestellt. »Sachte, sachte«, rief Sam Wysack. »Das ist ein rekonvaleszenter Patient. Er möchte ein kurzes Statement abgeben und wird Ihnen ein paar Fragen beantworten, aber nur, wenn Sie sich anständig aufführen. Also alle zurück und lassen Sie ihm Luft zum Atmen.« 2 TV-Scheinwerfer blitzten auf und tauchten die Halle in unirdisches Licht. Ärzte und Schwestern drängten sich am Eingang zusammen, um alles zu beobachten. Johnny zuckte vor dem grellen Licht zurück und überlegte, ob das hier mit dem im Rampenlicht stehen gemeint sei. Ihm war zumute, als wäre alles ein Traum. »Wer sind Sie denn?« schrie einer der Reporter Wysack an. »Ich bin Samuel Wysack, der Arzt dieses jungen Mannes, und diesen Namen schreibt man mit 2 X.« Es folgte allgemeines Gelächter, das die Stimmung ein wenig entspannte. »Johnny, alles klar?« Es war früher Abend und seine plötzliche Vision vom Feuer in Eileen McGones Küche schien sehr weit zurückzuliegen und unwichtig zu sein. Die Erinnerung an eine Erinnerung. »Sicher«, sagte er. »Und wie lautet Ihr Statement?« rief einer der Reporter. »Nun«, begann Johnny, »es ist Folgendes. Meine Krankengymnastin ist eine Frau namens Eileen McGone. Sie ist eine sehr nette Dame und hat mir geholfen, wieder zu Kräften zu kommen. Sehen Sie, ich hatte einen Unfall und...« Eine der Fernsehkameras rollte heran, glotzte ihn leer an und brachte ihn einen Moment aus der Fassung. »Und ich wurde ziemlich schwach. Meine Muskeln verkümmerten sozusagen. Wir waren heute früh im Therapieraum und hatten unsere Übungen gerade beendet. Da hatte ich plötzlich das Gefühl, dass in Ihrem Haus Feuer ausgebrochen war. Das heißt, um genauer zu sein...« »Herrje, du redest wie ein Arschloch.« »Ich hatte das Gefühl, dass sie vergessen hatte, den Gasherd abzustellen und dass die Gardinen in ihrer Küche Feuer zu fangen drohten. Da haben wir die Feuerwehr verständigt und das war alles.« Einen Moment lang herrschte verblüfftes Schweigen, während sie das verdauten. »Ich hatte das Gefühl und das war alles.« Dann fing das Bombardement der Fragen wieder an. Alles ging durcheinander und in bedeutungslosem Gewirr menschlicher Stimmen unter. Johnny sah sich hilflos um und kam sich verwirrt und verletzlich vor. »Einer nach dem anderen«, schrie Wysack. »Heben Sie den Finger! Waren Sie nie in der Schule?« Viele Hände gingen gleichzeitig in die Höhe und Johnny zeigte auf David Bright. »Würden Sie das als ein übersinnliches Erlebnis bezeichnen, Johnny?« »Ich würde es ein Gefühl nennen«, antwortete Johnny. »Ich war mit meinen Sit-Ups fertig. Miss McGone reichte mir eine Hand, um mir beim Aufstehen behilflich zu sein, und da wusste ich es.« Er deutete auf einen anderen. »Mel Allen, Portland Sunday Telegram. Mr. Smith, war es wie ein Bild in Ihrem Kopf?« »Nein, überhaupt nicht«, sagte Johnny, aber er war wirklich nicht imstande, sich daran zu erinnern, wie es gewesen war. »Ist Ihnen das schon mal passiert, Johnny?« fragte eine junge Dame im Hosenanzug. »Ja, ein paar Mal.« »Könnten Sie uns etwas über diese anderen Zwischenfälle sagen?« »Nein, das möchte ich lieber nicht.« Einer der Fernsehreporter hob die Hand und Johnny nickte ihm zu. »Hatten Sie solche Wahrnehmungen schon vor Ihrem Unfall und dem daraus resultierenden Koma, Mr. Smith?« Johnny zögerte. In dem großen Raum schien es plötzlich sehr still zu sein. »Nein«, sagte er. Die TV-Scheinwerfer schienen ihm wie heiße Tropensonne ins Gesicht. Wieder eine ganze Batterie von Fragen. Wieder sah Johnny Wysack hilflos an. »Aufhören, aufhören«, brüllte er. Das Geschrei verstummte, während er Johnny ansah. »Sind Sie fertig, Johnny?« »Ich werde noch zwei Fragen beantworten«, sagte Johnny. »Dann, wirklich, es war ein langer Tag für mich. Ja, Ma'am?« Er zeigte auf eine stämmige Frau, die sich zwischen zwei junge Reporter gedrängt hatte. »Mr. Smith«, sagte sie mit lauter, dröhnender, Tuba-ähnlicher Stimme, »wer wird nächstes Jahr der Präsidentschaftskandidat der Demokraten sein?« »Das kann ich Ihnen nicht sagen«, antwortete Johnny ehrlich überrascht. »Woher soll ich das wissen?« Mehr Hände erhoben sich. Johnny deutete auf einen großen Mann in dunklem Anzug und mit ernstem Gesicht. Der Reporter trat einen Schritt vor. Er hatte etwas Hektisches, Nervöses an sich. »Mr. Smith, ich bin Roger Dussault von der Lewiston Sun und ich möchte gern wissen, ob Sie irgendeine Ahnung haben, warum ausgerechnet Sie über diese außergewöhnliche Fähigkeit verfügen, falls das stimmt. Warum Sie, Mr. Smith?« Johnny räusperte sich. »Wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, dann verlangen Sie von mir, etwas zu rechtfertigen, was ich selber nicht begreife. Das kann ich nicht.« »Nicht rechtfertigen, Mr. Smith, einfach erklären.« »Er glaubt, dass ich einen Jux mache, oder es zumindest versuche.« Wysack trat dicht an Johnny heran. »Vielleicht kann ich diese Frage beantworten«, sagte er, »oder besser erklären, warum sie sich nicht beantworten lässt.« »Haben Sie auch übersinnliche Fähigkeiten?« fragte Dussault kalt. »Ja, die brauchen alle Neurologen. Es ist eine unabdingbare Voraussetzung«, sagte Wysack. Seine Worte wurden mit lautem Gelächter quittiert und Dussault bekam einen hochroten Kopf. »Ladies und Gentlemen von der Presse, dieser Mann hat 4,5 Jahre im Koma gelegen. Wir, die wir das menschliche Gehirn studieren, haben keine Ahnung, warum das so ist oder warum er wieder daraus erwachte. Und das aus dem einfachen Grund, weil wir immer noch nicht genau wissen, was ein Koma eigentlich ist. Ebenso wenig, wie wir den Schlaf oder den simplen Vorgang des Erwachens verstehen. Meine Damen und Herren, wir verstehen weder das Gehirn eines Forschers noch das Gehirn einer Ameise. Sie dürfen mich zitieren. Sie sehen, ich habe keine Angst, ja?« Noch mehr Gelächter. Sie mochten Wysack, aber Dussault lachte nicht. »Sie dürfen auch zitieren, dass ich der Meinung bin, dass dieser Mann jetzt eine sehr neue oder aber sehr alte menschliche Fähigkeit besitzt. Warum? Wenn meine Kollegen und ich nicht einmal das Gehirn einer Ameise verstehen, wie soll ich es Ihnen dann erklären? Ich kann es nicht. Ich kann Ihnen jedoch einige interessante Vorschläge machen, die möglicherweise von Bedeutung sind, vielleicht aber auch nicht. Ein Teil von John Smiths Gehirn wurde unwiderruflich beschädigt. Ein winzig kleiner Teil, aber alle Teile des Gehirns sind höchstwahrscheinlich lebenswichtig. Er nennt dies seine tote Zone. Und dort waren offenbar eine Anzahl von Erinnerungsspuren gespeichert. Alle diese ausgelöschten Erinnerungen scheinen Teil eines Sets zu sein. Zum Beispiel Teil einer Straße, einer Autobahn und so weiter. Dies ist eine kleine, aber totale Aphasie, die sowohl die Sprache als auch Vorstellungsgabe einschließt. Um dies auszugleichen, scheint ein anderer, winziger Teil von John Smiths Gehirn erwacht zu sein. Ein Abschnitt des Zerebrums innerhalb des Scheitellappens. Das ist ein sehr komplexer Teil des vorderen oder denkenden Gehirns. Die elektrischen Reaktionen dieses Teils von Smiths Gehirn sind ganz anders, als sie sein sollten, ja? Und noch etwas. Der Scheitellappen hat etwas mit dem Tastsinn zu tun. Wie viel oder wie wenig, das wissen wir nicht mit absoluter Sicherheit. Und er befindet sich in unmittelbarer Nähe des Gehirnbereichs, der verschiedene Formen und Stoffe identifizieren und unterscheiden kann. Ich selbst habe die Beobachtung gemacht, dass Johns Wahrnehmungen jeweils eine Berührung vorangegangen ist. Schweigen. Die Reporter kritzelten wie wild. Die Fernsehkameras, die dicht herangefahren waren, um Wysack in Großaufnahme einzufangen, fuhren wieder etwas zurück, um Johnny ins Bild einzuschließen. »Ist es das, Johnny?« fragte Wysack erneut. »Ich denke...« Dussault bahnte sich plötzlich resolut einen Weg durch das Knäuel der Reporter. Einen amüsierten Augenblick dachte Johnny, er wollte sich vor der Tür zu ihnen gesellen, möglicherweise um sich zu entschuldigen. Dann sah er, dass Dussault etwas vom Hals nahm. »Geben Sie uns eine kleine Demonstration«, sagte er. Er hielt ein Medaillon an einer feingliedrigen Hand. »Zeigen Sie uns, was Sie damit machen können.« »Wir werden nichts Derartiges zeigen«, sagte Wysack. Seine buschigen, melierten Augenbrauen waren drohend zusammengezogen, und er sah wie Moses auf Dussault herab. »Dieser Mann ist keine Rummelplatzfigur, Sir.« »Ah, Sie hätten mich tatsächlich täuschen können«, sagte Dussault. »Entweder kann er es oder er kann es eben nicht, richtig? Während Sie uns nämlich alle möglichen Dinge weismachen wollen, habe ich mir selber etwas weisgemacht. Soll ich Ihnen sagen, was? Diese Leute können niemals auf Verlangen demonstrieren, weil sie alle genauso echt sind wie ein Bündel falscher Dollarscheine.« Johnny sah die übrigen Reporter an. Bis auf Bright, der verlegen dreinschaute, sahen alle anderen lebhaft interessiert zu. Plötzlich kam er sich wie ein Christ in der Löwengrube vor. »Sie werden so oder so gewinnen«, dachte Johnny. »Wenn ich Ihnen etwas sagen kann, haben Sie eine Story für die Titelseite. Wenn ich es nicht kann oder mich weigere, dann haben Sie eine andere Art von Story.« »Na?« fragte Dussault. Das Medaillon in seiner Faust baumelte hin und her. Johnny sah Wysack an, aber Wysack schaute angewidert weg. »Geben Sie her«, sagte Johnny. Dussault gab es ihm. Johnny legte das Medaillon auf seine Handfläche. Es war eine Sankt-Christophorus-Medaille. Er ließ das dünne Kettchen auf das Medaillon fallen und schloss die Hand fest darum. Totenstille machte sich im Zimmer breit. Zu dem halben Dutzend Ärzten und Schwestern, die an der Tür standen, hatte sich ein halbes Dutzend weitere gesellt, teilweise bereits in Straßenkleidung und im Begriff, nach Feierabend nach Hause zu gehen. Am Ende des Flurs, der zum Fernseh- und Gemeinschaftsraum des ersten Stocks führte, hatte sich eine Menge Patienten zusammengefunden. Die Leute, die zur regelmäßigen abendlichen Sprechstunde gekommen waren, waren ebenfalls vom Hauptfoyer herübergeschlendert. Ein Gefühl äußerster Anspannung lag in der Luft, wie das Summen eines Starkstromkabels. Johnny stand stumm da. In dem weißen Hemd und den zu großen Jeans wirkte er blass und hager. Er umklammerte das Christophorus-Medaillon so fest mit der rechten Hand, dass die Sehnen am Handgelenk im grellen Schein der Fernsehscheinwerfer deutlich hervortraten. Vor ihm, nüchtern, makellos und in dem dunklen Anzug irgendwie richterlich, stand Dussault in der Position des Herausforderers. Der Augenblick schien sich endlos zu dehnen. Niemand hustete oder flüsterte. »Oh«, sagte Johnny leise, »dann ist es das.« Er löste langsam den Griff, er sah Dussault an. »Na?« fragte Dussault, aber jetzt verriet seine Stimme nicht mehr die frühere Autorität. Auch der müde, nervöse junge Mann, der die Fragen der Reporter beantwortet hatte, war ebenfalls verschwunden. Um Johnnys Lippen spielte jetzt die Andeutung eines Lächelns, aber es drückte keinerlei Wärme aus. Das Blau seiner Augen hatte sich verdunkelt, sie blickten kalt und wie von weit her drein. Wysack saß und bekam unwillkürlich eine Gänsehaut. Später dachte er bei sich, dass es das Gesicht eines Mannes gewesen war, der durch ein Hochleistungsmikroskop schaut und eine interessante Spezies von Paramecium beobachtet. »Es ist das Medaillon Ihrer Schwester«, sagte er zu Dussault. »Ihr Name war Anne, aber alle nannten sie Terry. Ihre ältere Schwester, sie haben sie sehr geliebt. Sie haben geradezu den Boden verehrt, über den sie geschritten ist.« Plötzlich begann sich Johnnys Stimme erschreckend zu verändern. Sie wurde zur heiseren und unsicheren Stimme eines Heranwachsenden. »Es ist dafür, wenn du die Lisbon Street trotz roter Ampel überquerst, Harry, oder wenn du mit einem dieser Burschen von EL auf den Parkplatz fährst. Vergiss es nicht, Harry, vergiss es nicht!« Die stämmige Frau, die Johnny nach dem nächstjährigen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten gefragt hatte, gab ein leises und erschrockenes Stöhnen von sich. Einer der Kameramänner flüsterte, »Heiliger Jesus«, mit heiserer Stimme. »Aufhören«, flüsterte Dussault. Sein Gesicht war aschgrau geworden, seine Augen quollen hervor, Speichel glänzte im grellen Scheinwerferlicht wie Chrom auf seiner Unterlippe. Er streckte beide Hände nach dem Medaillon aus, dessen dünnes Kettchen Johnny sich um einen Finger gewickelt hatte. Aber seine Hände bewegten sich nicht mit Kraft oder Autorität. Das Medaillon baumelte hin und her und versprühte hypnotische Lichtstrahlen. »Denk an mich, Terry«, flehte die jugendliche Stimme. »Bleib clean, Terry! Bitte bleib um Gottes Willen clean!« »Aufhören! Aufhören Sie, Dreckskerl!« Jetzt sprach Johnny wieder mit seiner eigenen Stimme. »Es war Speed, nicht wahr? Danach Meth. Sie starb im Alter von 27 Jahren an einem Herzanfall. Aber sie trug es 10 Jahre lang, Rog. Sie hat sich an sie erinnert. Sie hat sie niemals vergessen, niemals vergessen, niemals, niemals, niemals!« Das Medaillon entglitt seinen Fingern und fiel melodisch klingend auf den Fußboden. Johnny starrte noch einen Augenblick ins Leere. Sein Gesicht war ruhig, kühl und distanziert. Dussault tastete zu seinen Füßen nach dem Medaillon und schluchzte heiser in dem fassungslosen Schweigen. Ein Blitzlicht flammte auf, und Johnnys Gesicht klärte sich und wurde wieder zu seinem eigenen. Es verriet zunächst Entsetzen, dann Mitleid. Er kniete sich linkisch neben Dussault hin. »Tut mir leid«, sagte er, »tut mir leid, ich wollte nicht...« »Taschenspieler, Dreckskerl, Scharlatan«, schrie Dussault ihn an. »Es ist eine Lüge, alles gelogen, alles eine Lüge!« Er versetzte Johnny einen unbeholfenen Schlag mit der flachen Hand an den Hals, und Johnny kippte zur Seite und schlug hart mit dem Kopf auf den Boden auf. Er sah Sterne. Aufruhr. Er bekam nur am Rande mit, wie Dussault sich einen Weg durch die Menge zur Tür bahnte. Leute drängten sich um Dussault herum, um Johnny. Er konnte Dussault nur noch durch einen Wald von Beinen und Schuhen sehen. Dann war Wysack neben ihm und half ihm beim Aufsetzen. »Alles in Ordnung, John? Hat er Sie verletzt?« »Nicht so schlimm wie ich ihn. Ich bin okay.« Er rappelte sich auf die Beine. Hände, vielleicht von Wysack, vielleicht von jemand anderem, halfen ihm. Er fühlte sich benommen und schwindlig. Es war ein Fehler gewesen, ein schrecklicher Fehler. Jemand schrie durchdringend, die stämmige Frau, die sich nach den Demokraten erkundigt hatte. Johnny sah, wie Dussault nach vorn auf die Knie sank, sich am Ärmel der bedruckten Bluse der stämmigen Frau festzuhalten versuchte und dann erschöpft auf die Fliesen in der Nähe der Tür glitt, die er hatte erreichen wollen. Die Christophorus-Medaille hielt er immer noch in einer Hand. »Ohnmächtig«, sagte jemand, »einfach ohnmächtig geworden, Holz, der Teufel!« »Meine Schuld«, sagte Johnny zu Sam Wysack, seine Kehle war zugeschnürt von Scham und Tränen, »alles meine Schuld.« »Nein«, sagte Sam, »nein, John.« Aber es war so. Er schüttelte Wysacks Hände ab und ging zu der Stelle, wo Dussault lag, der bereits wieder zu sich kam und blinzelnd zur Decke hinaufsah. Zwei Ärzte waren zu ihm gegangen. »Ist alles in Ordnung mit ihm?« fragte Johnny. Er drehte sich zu der Reporterin im Hosenanzug um, und sie scheute vor ihm zurück. Ihr Gesicht verzog sich vor Angst krampfartig. Johnny drehte sich zur anderen Seite um, zu dem Fernsehreporter, der ihn gefragt hatte, ob er solche Wahrnehmungen schon vor dem Unfall gehabt hatte. Es schien plötzlich sehr wichtig zu sein, es jemandem zu erklären. »Ich wollte ihm nicht wehtun«, sagte er. »Ich wollte ihm, weiß Gott, nicht wehtun. Ich wusste nicht.« Der Fernsehreporter trat einen Schritt zurück. »Nein«, sagte er, »natürlich nicht. Er hat es selbst herausgefordert. Das konnte jeder sehen. Nur fassen Sie mich nicht an, ja?« Johnny sah ihn bestürzt an. Seine Lippen zitterten. Er stand immer noch unter Schock, aber allmählich begann er zu verstehen. Oh ja, er begann zu verstehen. Der Fernsehreporter versuchte zu lächeln, brachte aber nur ein totenkopfähnliches Grinsen zustande. »Fassen Sie mich nicht an, Johnny! Bitte!« »Es ist nicht so«, sagte Johnny, oder versuchte es. Er war später nie ganz sicher, ob er überhaupt ein Wort herausgebracht hatte. »Fassen Sie mich nicht an, Johnny, okay?« Der Reporter zog sich bis zu der Stelle zurück, wo der Kameramann seine Ausrüstung zusammenpackte. Johnny stand da und beobachtete ihn. Er begann am ganzen Körper zu zittern. »Ist zu Ihrem Besten, John«, sagte Wysack. Die Schwester stand hinter ihm, ein weißes Gespenst, ein Zauberlehrling, dessen Hände über dem kleinen, fahrbaren Medikamententisch schwebten, der für einen Rauschgiftsüchtigen ein Paradies süßer Träume gewesen wäre. »Nein«, sagte Johnny, er zitterte immer noch, und jetzt stand ihm sogar kalter Schweiß auf der Stirn. »Keine Spritzen mehr, die Spritzen hängen mir zum Hals heraus.« »Dann eine Tablette.« »Auch keine Tabletten mehr.« »Damit Sie besser schlafen können.« »Wird er denn schlafen können, dieser Dussault?« »Er hat es herausgefordert«, murmelte die Krankenschwester, zuckte aber zusammen, als Wysack sich zu ihr umdrehte. Aber Wysack lächelte verzerrt. »Oh, Sie hat recht, ja«, sagte er. »Der Mann hat es herausgefordert. Er hat geglaubt, dass Sie leere Flaschen verkaufen, John. Wenn Sie eine Nacht geschlafen haben, werden Sie alles wieder in der richtigen Perspektive sehen.« »Ich will aber ohne Hilfsmittel schlafen.« »Johnny, bitte.« Es war jetzt 11:15. Der Fernseher auf der anderen Seite des Raumes war eben abgeschaltet worden. Johnny und Sam hatten sich gemeinsam die Nachrichten angesehen. Sie waren direkt im Anschluss nach Fords Veto gegen die beiden Gesetzesentwürfe gekommen. »Meine Story war reißerischer«, dachte Johnny mit morbider Belustigung. »Ein Filmbericht mit einem kahlköpfigen Republikaner, der Plattitüden über den Staatshaushalt von sich gab, konnte keinen Vergleich mit der Bildreportage aushalten, die der WABI-Kameramann am frühen Abend hier aufgenommen hatte. Der Bericht hatte damit geendet, wie Dussault auf dem Fußboden zusammengebrochen war, das Medaillon seiner Schwester in der verkrampften Hand, während er sich mit der anderen an der stämmigen Reporterin festgehalten hatte, wie ein Ertrinkender, der nach einem Strohhalm greift.« Als der Sprecher die Meldung über den Polizeihund brachte, der 400 Pfund Pott aufgespürt hatte, war Wise kurz hinausgegangen und mit der Nachricht zurückgekommen, dass die Telefonvermittlung des Krankenhauses restlos durch Anrufer blockiert war, die alle mit Johnny sprechen wollten, noch bevor der Bericht zu Ende gewesen war. Ein paar Minuten später war die Krankenschwester mit dem Medikament aufgetaucht, was Johnny zu der Überzeugung brachte, dass Sam zur Schwesternstation gegangen war, um mehr zu tun, als sich nur nach Anrufen zu erkundigen. In diesem Augenblick läutete das Telefon. Wisek fluchte leise vor sich hin. »Ich habe ausdrücklich Anweisung gegeben, keinen durchzustellen. Gehen Sie nicht ran, John, ich werde...« Aber Johnny hatte bereits abgehoben, er lauschte einen Augenblick, dann nickte er. »Ja, das war richtig.« Er legte eine Hand auf die Sprechmuschel. »Es ist mein Dad«, sagte er. Er nahm die Hand wieder weg. »Hi, Dad. Ich nehme an, du...« Er lauschte. Das schwache Lächeln um seine Lippen verblasste und wurde durch aufdämmerndes Entsetzen verdrängt. Seine Lippen bewegten sich stumm. »Was ist denn, John?« fragte Wisek scharf. »In Ordnung, Daddy«, sagte Johnny beinahe flüsternd. »Ja, Cumberland General. Ich weiß, wo das ist. Oberhalb von Jerusalem's Lot. Okay, in Ordnung, Daddy.« Seine Stimme brach, seine Augen glänzten, waren aber tränenlos. »Das weiß ich, Daddy. Ich liebe dich auch. Es tut mir leid.« Er lauschte. »Ja, das war's«, sagte Johnny. »Wir sehen uns, Daddy. Ja, bis bald.« Er legte den Hörer auf und drückte die Handballen auf die Augen. »Johnny?« Sam beugte sich vor, nahm seine Hand und hielt sie. »Ist das Ihre Mutter?« »Ja, es ist meine Mutter.« »Herzanfall?« »Schlaganfall«, sagte Johnny. Und Sam Wisek zischte leise und mitfühlend durch die Zähne. »Sie haben sich die Nachrichten angesehen. Beide hatten keine Ahnung, und dann erschien ich auf dem Bildschirm. Und sie hatte einen Schlaganfall. Herrgott, sie ist im Krankenhaus, und wenn jetzt auch meinem Dad noch was zustößt, haben wir ein dreifaches Schauspiel.« Er schrie ein schrilles Lachen hinaus und verdrehte dabei wild die Augen von Sam zur Krankenschwester und zu Sam zurück. »Eine tolle Begabung«, sagte er, »sollte eigentlich jeder haben.« Wieder dieses Lachen, das sich nach einem Schrei anhörte. »Wie schlimm ist es?«, fragte Sam. »Er weiß es nicht.« Johnny schwang die Beine vom Bett, er trug jetzt wieder die Krankenhauskleidung, seine Füße waren bloß. »Was machen Sie denn da?«, fragte Sam scharf. »Was haben Sie vor?« »Wonach sieht's denn aus?« Johnny stand auf und einen Augenblick sah es so aus, als wollte Sam ihn aufs Bett zurückstoßen, aber dann beobachtete er nur, wie Johnny zum Schrank hinkte. »Seien Sie nicht albern, Sie sind noch längst nicht für so etwas bereit.« Ohne auf die Schwester zu achten, sie hatte seinen nackten Hintern weiß Gott oft genug gesehen, ließ er das Nachthemd nach unten fallen. Die dicken Narben in den Kniekehlen und an den dünnen, abgemagerten Unterschenkeln waren rot und deutlich zu sehen. Er begann im Schrank nach seinen Sachen zu kramen und brachte schließlich das weiße Hemd und die Jeans zum Vorschein, die er bei der Pressekonferenz getragen hatte. »John, Ich verbiete Ihnen das streng, als Ihr Arzt und Freund. Ich sage Ihnen, es ist Wahnsinn.« »Verbieten Sie, was Sie wollen. Ich gehe«, sagte Johnny. Er begann sich anzuziehen. Sein Gesicht zeigte den fernen, geistesabwesenden Ausdruck, den Sam mit den Trancezuständen assoziierte. Die Krankenschwester starrte sie mit offenem Mund an. »Schwester, Sie können auf Ihre Station zurückgehen«, sagte Sam. Sie zog sich bis zur Tür zurück, blieb dort noch einen Augenblick stehen und ging hinaus, widerstrebend. »Johnny«, sagte Sam. Er stand auf, ging zu ihm hinüber und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Sie haben das nicht getan.« Johnny schüttelte die Hand ab. »Doch, ich habe es getan«, sagte er. »Sie hat mich gesehen, als es geschah.« Er begann, das Hemd zuzuknöpfen. »Sie haben sie dringend gebeten, ihre Medizin zu nehmen, aber sie hat es nicht getan.« Johnny sah Wysack einen Augenblick an und knöpfte dann das Hemd weiter zu. »Wäre es nicht heute Abend geschehen, dann wäre es morgen geschehen. Nächste Woche, nächsten Monat.« »Oder nächstes Jahr. Oder in 10 Jahren.« »Nein, nicht in 10 Jahren. Nicht einmal in einem Jahr. Und das wissen Sie auch. Warum sind Sie so versessen darauf, dies auf sich zu nehmen? Wegen dieses 9-mal klugen Reporters? Ist es vielleicht eine Art umgekehrtes Selbstmitleid, ein Drang zu glauben, dass Sie verflucht sind?« Johnnys Gesicht verzerrte sich. »Sie hat mich gesehen, als es passierte. Kapieren Sie das nicht? Sind Sie so verdammt weich im Kopf, dass Sie das nicht kapieren?« »Sie hatte eine anstrengende Reise nach Kalifornien und zurück geplant. Das haben Sie mir selbst erzählt, zu irgendeinem Symposium. Nach allem, was Sie mir erzählt haben, eine höchst emotionale Sache. Ja? Ja, dabei wäre es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit passiert. Ein Schlaganfall kommt nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel, Johnny.« Johnny knöpfte bereits die Jeans zu, dann setzte er sich hin, als hätte ihn das Anziehen derart ermüdet, dass er jetzt nichts mehr tun konnte. Seine Füße waren immer noch bloß. »Na ja«, sagte er, »ja, Sie könnten recht haben.« »Vernunft! Endlich wird er vernünftig, Gott sei Dank!« »Aber ich muss trotzdem gehen, Sam.« Wysack warf beide Hände hoch. »Und was wollen Sie tun? Sie ist in den Händen Ihrer Ärzte und denen Ihres Gottes. Das ist die Situation. Sie müssten das doch besser als sonst jemand wissen.« »Mein Dad wird mich jetzt brauchen«, sagte Johnny leise. »Das weiß ich auch.« »Und wie wollen Sie hingehen? Es ist beinahe Mitternacht.« »Mit dem Bus. Nach Peters Candleleiter werde ich ein Taxi nehmen. Die Greyhounds halten doch dort noch an, nicht wahr?« »Das müssen Sie nicht tun«, sagte Sam. Johnny tastete unter dem Stuhl nach seinen Schuhen, konnte sie aber nicht finden. Sam holte sie unter dem Bett hervor und händigte sie ihm aus. »Ich werde Sie hinfahren.« Johnny sah zu ihm auf. »Das würden Sie tun?« »Wenn Sie ein schwaches Beruhigungsmittel einnehmen, ja.« »Aber Ihre Frau...« Auf eine verwirrte Weise wurde ihm klar, dass er von Wysacks Privatleben eigentlich nicht viel mehr wusste, als dass seine Mutter in Kalifornien lebte. »Ich bin geschieden«, sagte Wysack. »Ein Arzt muss doch zu allen Nachtstunden aus dem Haus, wenn er nicht gerade ein Facharzt für Fuß- oder Hautleiden ist, ja? Meine Frau hat mein Bett öfter leer als von mir belegt gesehen, also hat sie es eben mit einer Vielzahl anderer Männer ausgefüllt.« »Tut mir leid«, sagte Johnny verlegen. »Sie verbringen viel zu viel Zeit damit, dass Ihnen irgendetwas leid tut, John.« Sam machte ein sanftes Gesicht, aber seine Augen blickten streng. »Ziehen Sie Ihre Schuhe an«,